Auf allen Vieren kriechend näherte ich mich ihnen langsam, aber unablässig. Schließlich hob ich den Kopf, spähte durch eine Öffnung im Laub und sah deutlich in eine kleine grünbewachsene Mulde neben der Fenne hinunter. Hier standen einige Bäume dicht beieinander, und unter ihnen waren Long John Silver und einer von der Mannschaft in einem eifrigen Gespräch begriffen. Der Sonnenschein fiel prall auf sie. Silver hatte seinen Hut neben sich auf den Erdboden geworfen und sein breites, glatt rasiertes, blondes Gesicht, das in der Hitze von Schweiß glänzte, sah dem anderen mit einem bittenden Ausdruck in die Augen. »Matt«, hörte ich ihn sagen, »es ist ja nur, weil du in meinen Augen wie echter Goldstaub bist. Wie Goldstaub, sag ich dir. Wenn mir nicht so viel an dir läge, glaubst du denn, ich hätte mir die Mühe gemacht, dich zu warnen?« »Es ist nun mal so weit. Dabei kannst du nichts machen und kannst nichts daran ändern. Ich spreche ja bloß zu dir, weil ich deinen Hals retten will. Und wenn einer von den Wilden unter uns davon wüsste, wo wäre ich da? Ja, sag mir doch, wo wäre ich da?« »Silver«, sagte der andere, und ich bemerkte, dass er nicht nur rot im Gesicht war, sondern auch so heiser wie eine Krähe sprach und dass seine Stimme zitterte. »Silver«, sagte er, »du bist ein alter Mann und du bist ein ehrlicher Kerl oder giltst wenigstens dafür. Und außerdem hast du auch Geld, was eine Masse armer Matrosen nicht haben. Und du bist mutig, oder ich müsste mich sehr irren. Und willst du mir sagen, du hättest dich verführen lassen von diesen jämmerlichen Kerlen? Du doch nicht. So wahr Gott mich sieht, lieber wollte ich meine Hand verlieren, wenn ich gegen meine Pflicht und Schuldigkeit handle.« Und in diesem Augenblick wurde er plötzlich von einem Lärm unterbrochen. Ich hatte einen von den ehrlichen Leuten gefunden. Nun, hier, in diesem selben Augenblick, kam etwas Neues. Von einem anderen. In der Ferne, jenseits der Mastfenne, erhob sich plötzlich ein lauter Schrei, wie von einem zornigen Mann, und dann gleich darauf ein anderer Schrei, und dann ein einziges grässliches, langgezogenes Kreischen. Die Felswände des Fernrohrs warfen den Widerhall ein Dutzendmal zurück. Der ganze Schwarm der Sumpfvögel erhob sich wieder mit einem gleichzeitigen Flügelschlagen in solcher Menge, dass der Himmel verfinstert wurde, und jener Todesschrei war längst verklungen, als endlich wieder Schweigen herrschte und nur das Rascheln der wieder in das Rohr schlüpfenden Vögel und das Rauschen der fernen Brandung ließ sich in der Nachmittagshitze hören. Tom war bei dem Schrei aufgesprungen wie ein Pferd, das die Sporen fühlt, aber Silver hatte nicht mit der Wimper gezuckt. Er blieb ruhig stehen, sich leicht auf seine Krücke lehnend, und beobachtete seinen Kameraden wie eine zum Sprung bereite Schlange. Da streckte der Matrose die Hand aus und sagte, »John!« »Hände weg!« rief Silver laut und sprang dabei einen Schritt zurück, so schnell und sicher wie ein geübter Akrobat. »Hände weg? Meinetwegen, John Silver«, sagte der andere. »Nur ein schwarzes Gewissen kann dir Angst vor mir machen. Aber um Gottes Willen, sag mir, was war das?« »Das«, erwiderte Silver. Er lächelte dabei, aber mit einem ganz besonders listigen Ausdruck. Seine Augen sahen in dem großen Gesicht so klein wie Nadelköpfe aus, aber sie funkelten wie Glasscherben. »Das? Oh, ich nehme an, das wird Alan sein.« Da fuhr der arme Tom auf wie ein Held und rief, »Alan, dann möge seine arme Seele Ruhe haben, wie ein braver Seemann sie verdient. Und du, John Silver, lange bist du mein Maat gewesen, aber mein Maat bist du nicht mehr. Wenn ich sterben soll wie ein Hund, so will ich für meine Pflicht sterben. Ihr habt Alan ermordet, nicht wahr? Nun dann, schlag auch mich tot, wenn du kannst. Tu's nur!« Mit diesen Worten drehte der brave Bursche dem Koch den Rücken zu und ging nach dem Strand hinunter. Aber er sollte nicht weit kommen.